Der Sprecher des Rates für nationale Versöhnung nahm am 17. Juni eine Stellung mit folgendem Inhalt. Vor kurzem erschien die südkoreanische Machthaberin Park Geun-hye in der Eröffnungsfeier des 20. Parlaments, wo sie der Demokratischen Volksrepublik Korea die Entwicklung der Atomwaffen vorwarf, allerlei alberne Äußerungen zur Konfrontation fallen ließ und anschließend an die Beratung für Demokratie und friedliche Wiedervereinigung Mitteilung mit Bildern voller Schimpf schickte. Kurz vor dem 16. Jahrestag der Veröffentlichung der historischen gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni kam sie aus dem Blauen Haus und redete, dass die Atomwaffenentwicklung des Nordens die Verbesserung der Süd-Nord-Beziehungen verhindere und es die Zeit des Kampfes um die Erfüllung der Aufgabe für die Denuklearisierung Nordkoreas sei. Das zeigt genau das niederträchtige Gesicht von Park Geun-hye, die befangen in der krankhaften und bis zum Tode unnachgiebigen Feindseligkeit gegen die Landsleute und in der Angst vor den Atomwaffen des Nordens in beliebiger Zeit Fallsucht bekommt. Das Geschwätz Park Geun-hyes, dass die Atomwaffenentwicklung vom Norden die Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen grundsätzlich verhindere, verdreht frech und ganz die Wahrheit. Wenn die Atomwaffen der TPRK ein Hindernis für die Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen sein sollte, dann sind die südkoreanischen Machthaber, die seit Jahrzehnten Atomwaffen aus den USA eingeführt haben, Anstifter der Konfrontation, der hauptsächlich im Weg der Verbesserung der Nord-Süd-Verhältnisse steht. Wenn man im In- und Ausland meint, gelten heute die feindselige TVRK-Politik des proamerikanischen konservativen Regimes Südkoreas und seine Umtriebe zur Auseinandersetzung mit den Landsleuten als Haupthindernis für die Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen. Man soll genau wissen, dass die völlige Beseitigung der proamerikanischen Konfrontationsfanatiker wie Park Geun-hye ein Unterpfand für die wahre Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen ist, was alle Landsleute einmütig wünschen. Es ist eine völlige Verfälschung des Wesens der nuklearen Konfrontation zwischen der TVRK und den USA und eine Erfindung, dass die Atomwaffen der TVRK den Frieden und die Sicherheit der koreanischen Halbinsel, Nordostasiens und der Welt bedrohen würden. Die USA, die die Welt mit ihrem gewaltigen Atomnetz bedeckt und die Länder, die ihnen nicht gehorchen, mit ihrem nuklearen Knüppel erbarmungslos vernichtet haben, verüben auch derzeit die böseste nukleare Drohung gegenüber der TVRK. Dafür werden Japan und all ihre Satellitenstaaten des Westens eingesetzt. Der Atomwaffenbesitz der TVRK, den das südkoreanische Regime als Drohung bezeichnet, war eine unvermeidliche Selbstschutzoption für die Verteidigung ihrer Würde, Souveränität und Zukunft und ihres Schicksals gegen die Gewalt und Aggression der alliierten imperialistischen Kräfte unter Führung der USA. Die Atomwaffen der TVRK, die sie sich auf enorme Kosten angeeignet hat, gefährden nicht den Frieden und die Sicherheit der koreanischen Halbinsel und der Region, sondern gelten als neue reale Weltkriegsabschreckungsmittel, die überregional und multisphärisch und multifunktionell sind. Eben die extremsten Friedensstörer und deutlichsten Atomkriegsverbrecher bezeichnen die Atomwaffen der TVRK als Drohung und machen diese ungerechte Vorwürfe. Gemäß der gerechten und vernünftigen Linie und dem Kurs auf die Wiedervereinigung des Vaterlandes, die auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas dargelegt wurden, zeigten die TVRK der südkoreanischen Park Geun-hye-Regierung, die die größten Verbrechen gegen die Nation beging, ohne Problematisierung ihrer Vergangenheit, wiederum ihren guten Willen und schlug diese wiederholt einen praktischen Dialog vor. Doch in Bezug darauf spricht die südkoreanische Präsidentin, dass der Vorschlag Nordkoreas es zum Ziel habe, sich aus seiner kritischen Lage zu retten, in die es durch Sanktionen und Druck geriet. Das ist ja eine böse Äußerung einer Konfrontationshexe, die von der Feindseligkeit gegenüber den Landsleuten besessen ist. Die Behauptung von Park Geun-hye, dass der Teufelskreis von Provokation, Dialog, Entschädigung und erneuter Provokation, den der Norden ins Leben rufe, gebrochen werden solle, ist eine räuberische Sophisterei für die Verschleierung ihres Wesens als wahrer Provokateur. Der Dialog zwischen der TVRK und den feindseligen Kräften war das Ergebnis davon, dass sich die Aggressoren vor der gerechten und harten Reaktion der TVRK beugen mussten. Und wenn es irgendwelche Entschädigung gegeben hat, dann war sie nur eine freiwillige Abbüßung der Sünde durch die Aggressoren. Park Geun-hye beschimpfte die TVRK sogar in Bezug auf das sogenannte Menschenrechtsproblem und versuchte mit diesem unverschämten Betrug, ihre beispiellose Menschenrechtsverletzung zu vertuschen, die im In- und Ausland hart verurteilt wird. Wenn sie sich weiterhin ohne Vernunft mit bösen Verleumdungen und gemeinen Handlungen gegen die TVRK beschäftigt und dadurch ihr gefährdetes Leben erhalten will, so wird ihr mit Landesverrat verfaulter und verdreckter Leib unter Fluch und Wut von der ganzen Nation beerdigt werden.